zurück zu mir. Ich sagte klar, mein Schatz, und schon bei diesem Satz hätte ich wissen müssen, was ich jetzt erst gerafft hab. Du machst doch Demi Moore, sprichst mit deinen Augen nur, und was du versprichst, ist wahre Liebe pur. Ich hab dir lange vertraut und deshalb nicht geglaubt, was die anderen sagen, mir nicht zu sagen wagen. Lass mich los, lass mich endlich allein. Ich unterdrücke meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du auch, und doch hab ich Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich. Gib mir mein Herz zurück. Doch es ist schon lange her. Ich trau mich's kaum zu sagen, doch mein Leben ist jetzt leer ohne dich. Du fühlst mir fürchterlich, ganz heimlich. Da denk ich nur an dich. Du bist in meinem Kopf ein Denkmal aus der Grün. Doch denk ich heute weiter, ignoriere ich das Gefühl des Alleinseins und bin mir selber wieder treu. Denn heute definiere ich mein Leben wieder neu. Lass mich los, lass mich endlich allein. Ich unterdrücke meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du auch. Und doch hab ich Flugzeuge. Gib mir mein, gib mir mein.